Abschlusssumme machen. Ja, Herr Tietze, schön, dass Sie heute gekommen sind. Sie sind ja der Vertreter des das Podcast, UFO-Podcasts, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und das wir bin wollten ich, ja heute mal ein bisschen über die Finanzierung für 2016 sprechen, wie es mit den neuen Geldern aussieht, mit der Finanzierung. Sie hatten ja letztes Jahr ein, ich sag mal, durchwachsenes Jahr, ja, wo wir uns bestimmt noch auf viele Verbesserungen freuen dürfen, nehme ich mal an. Oder wie sehen Sie das? Ja, der Grund war ja letztes Jahr, es lief ja von den Einnahmen her ganz gut. Auch danke nochmal, dass wir am Anfang von Ihnen das Startkapital bekommen haben. Genau. Ja, und dann hat irgendwie mein Kollege, ich will nicht sagen, sich die Taschen voll gemacht mit dem Geld. Ja. Aber er hat einfach dann auch sich plötzlich den Fernseher damit finanziert und solche Sachen. Das ist der Valentin, genau. Wir wollten Florentin. Den wollten wir eigentlich auch heute einladen, aber allerdings haben wir ihn jetzt nicht telefonisch erreichen können. Ja, ich weiß nicht, wo der ist. Das ist ja ein großes Problem. Ja. Der ist, ich meine, das letzte Mal hat er mich angerufen, da war ja, weiß ich nicht, Honolulu oder sowas hat er gesagt. Mhm. Er hat das natürlich genuschelt, wie er immer spricht, man versteht ihn ja nicht so gut mehr, durch das, auch die neuen Lippen, die wahrscheinlich auch oft, sehr oft unterbrochen, nehme ich an. Ich habe ihn sehr oft unterbrochen, aber er hat auch oft... Ja, aber er sie auch unterbrochen. Diese neuen Lippen, die er jetzt hat. Ja. Also er hat sich, glaube ich, auch irgendwie das aufspritzen lassen so ein bisschen. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig, ihn jetzt zu verstehen. Keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht genau, Sie haben mich jetzt eingeladen, weil sie das Geld... Ja, also wir müssen ja überlegen, wie wir das mit der Finanzierung machen 2016, weil, ich sag mal so, der Rückhalt in der Firma ist hat ein bisschen zurückgegangen tatsächlich, was ihr Projekt angeht, weil sie haben uns ja Anfang des Jahres Zahlen versprochen an Hörern und an positiven Kommentaren da. Sie erinnern sich da bestimmt an die Gespräche, die wir geführt haben, betreffend Stefan Schwiers. Und jetzt habe ich mir letztens nochmal die Zahlen angeguckt und da ist ja noch viel Platz. Weil wir die nicht ausgefüllt haben. Wir haben manche ausgefüllt. Wir dachten auch erst, es wäre ein Sudoku. Das Formular. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir dachten da erst, was tragen wir da ein? Haben wir ein bisschen, und dann am Ende haben wir dann noch nicht mehr zu Ende ausgefüllt. Weil es auch entweder war es ein sehr schwieriges Sudoku oder was war kein Sudoku. Das fragt man sich ja oft, oder? Ist es ein schwieriges Sudoku oder ist es gar kein Sudoku? Ich würde mal ganz kurz auf ein paar konkreter eingehen an der Sache. Sie haben ja im Juni haben Sie eine Villa gekauft in Amerika für $200, sehe ich das richtig? Ja, da ist dazu zu sagen, das war ein Gewinnspiel, wo wir dran teilgenommen haben. Und da haben wir uns für $200 haben wir da mitgemacht. Haben Sie das Haus denn gewonnen? Nein, ich glaube nicht. Rückblickend hat Florentin aber seitdem sich komisch benommen. Aber Sie haben schon... Ich glaube, er hat das gewonnen und ist dann ab und zu mal dahin. Ja. Er war die Wochenenden auch nicht mehr da und konnte plötzlich auch nicht mehr so oft aufnehmen. Na gut, 200 Euro... Lirum Larum. Allerdings im August sich hier mehrere 24 Tickets gebucht nach Basel. Wie kam es dazu? 24? Ja, über einen Zeitraum von 2 Wochen haben sie immer wieder Tickets gebucht und dann gekündigt und wieder gebucht. Ja, da wollten wir erst hinfahren, dann hat es immer nicht geklappt und dann dachten wir haben meistens vergessen, als wir uns dann entschieden, doch wieder zu fahren, dass wir schon Tickets haben. Oktober eine Reise nach Aachen tatsächlich mit anschließender Behandlung wegen Haarallergie. Daran erinnere ich mich nicht mehr. Mhm. Das kann aber auch ein Nebeneffekt der Allergie sein. Filmriss. Allerdings, Sie haben da auch viele Formulare relativ kryptisch ausgefüllt, wie ich das gerade hier vor mir liegen habe. Und dann haben wir nochmal eine Reise nach Hamburg. Ist das ein Kreuzverhör hier eigentlich? Wie gesagt, es geht um die finanzielle Zukunft Ihres Projekts. Herr Tietze. Ja. Eine Reise nach Hamburg haben wir da noch stehen, Ende November? Ich dachte, Flatter wäre eigentlich ein ganz anderes Programm. Ich dachte, man kann ja freiwillig spenden, aber ich wusste nicht, dass sie uns komplett finanzieren mittlerweile. Ja, wir haben ihnen Anfang des Jahres einen Kredit von 10.000 Euro gegeben. 10.000 Euro? Aber der wäre für 3 Jahre gedacht, ne? Also da haben sie jetzt noch was übrig. Okay. Herr Tietze, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Sie müssen sich ein bisschen zusammenreißen finanziell. Sie müssen versuchen, dass Geld reinkommt. Ihre T-Shirts verkaufen sich. Moment, sehe ich das richtig, dass Sie mit... Ich sehe hier einen negativen Betrag bei Einkommen, dass Sie die T-Shirts... Wie, Sie kaufen T-Shirts? Sie kaufen Ihre eigenen T-Shirts? Oder... Das Ding ergibt jetzt für mich überhaupt keinen Sinn, die Zahlen hier. Ganz kurz, Herr... Wie war Ihr Name, Herr... Hm? Wie war Ihr Name nochmal? Egal. das Ding bei, wir haben was Spreadshirt gemacht. Das ist ein Unternehmen, da kann man dann Dinge verkaufen mit einem eigenen Logo. Sehr gut, klingt nach einem guten Konzept. Ja, und da musste man da halt auch, da muss man dann für das Design, was man erstellt hat, eigentlich einen Betrag angeben. Ja, perfekt, dann können Sie ja so Einnahmen generieren, mit denen Sie dann langfristig den Kredit unterstützen und abbezahlen können. Ja, das Problem ist, wir haben das falsch verstanden. Wir haben, wir zahlen quasi drauf, wenn man unser Design kauft. Sie zahlen drauf, wenn Leute ihre Designs kaufen. Müssen Sie etwas zahlen? Ja. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch Werbung. Die Leute machen Werbung. Ah, Moment, Entschuldigung, jetzt sehe ich hier ganz kurz. Kam gerade eine Überweisung rein. Werbung von uns. 32.000 Euro von Booster. Booster? Nee, das scheint eine spanische Firma zu sein. Booster, comprendo, prego, Stefano Tizioso. Si. Aha. Das ist mein Urgroßonkel. Aha. Mein spanischer Urgroßonkel, der mir... ach, das ist, ich habe geerbt. Ich habe Spanien geerbt. Ja, das, da wollen Sie aber gar nicht weiter auf eingehen. Dann sehe ich da eigentlich keinen Grund mehr, Sie nicht weiter im Team begrüßen zu dürfen. Danke. Herr Tietze. Tietze. Tietze war der Name. Und wie waren Sie noch? Wie hießen Sie nochmal? Wie bitte? Wie hießen Sie nochmal? Ich bin Herr Kreisel. Kose. Klusel. Klusa. Klus. Wie der Baum. Ja, dann treffen wir uns, würde mich mal freuen, auch ihren Lebensgefährten, ihren Kollegen, ihren Lebensgefährten kennenzulernen. Und dann würde ich sagen, auf ein frohes neues Jahr 2016. Viel Spaß. Und ich würde sagen, Sie bleiben dran. Nein? Am Ende sagen Sie immer, und jetzt? Heben wir ab. Ah. Das sagen wir immer, ja. Also, dann sage ich jetzt, liebe Grüße und? Wir heben ab. Ciao. Und dann? Dann ist meistens auch vorbei. Dann, aber da kommt noch was. Haben Sie schon mal reingehört eigentlich? Nee. Da kommt nichts. Machen wir mal. Ja, machen Sie das doch mal. Machen Sie das doch mal. Machen Sie nochmal. Ja, sagen wir mal, wir heben jetzt ab. Machen wir mal. Na, danke. Ja. Wunderbar. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Wunderbar. Dankeschön für Dankeschön. Die Finanzierung. Ja, Grüße. Wiedersehen. Jetzt mal Florentin anrufen und das sagen. Oh, mein Handy klingelt. Entschuldigung. Warte, wo ist es denn nochmal? Oh, Entschuldigung. Hier irgendwo muss es sein. Will, guten Tag. Hi, Florentin, ich bin Stefan. Sorry, dass ich mit der anderen. Entschuldigung, ich höre es gerade nicht richtig. Stefan ist hier, Tietze, hallo. Stefan, wegen der Vermietung? Nein, wir machen den Podcast zusammen. Ich musste mit der anonymen Nummer anrufen, weil du sonst nicht reingehst. Ach, Stefan Natzel. Tietze. Mensch, dass es dich noch gibt. Tietze. Hätte ich nicht gedacht, studierst du noch, du alte Ratte, oder was? Tietze, vom UFO halt. Hm? Vom UFO, nicht Natzel, Tietze, vom UFO, Titze. Titze, ja. Titze. Ja, ja, geil, das ist ja geil. Ja, ich muss... Ah, oh, das ist ja cool. Sorry. Alles klar. Ja. Du, ich muss dann leider auch los. Aber ganz kurz, es ist relativ wichtig für die Finanzierung für 2016, habe ich ja mit Herr Klusel gesprochen, Klusa. Ja, ja. Das ist soweit alles, okay. Läuft alles. Wir sind Neo. Neo, aber da haben nicht, wir ja mal gemacht. Genau, da haben wir mal drüber gelacht. Okay. Ich würde sagen, wie machen wir das eigentlich im 2016? Wie bitte? Wollen wir dann nochmal aufnehmen? Hast du noch Lust eigentlich so richtig oder läuft es nicht mehr so? Klar habe ich Lust, immer. Wo leider... bist du denn gerade? Warum bist du gerade nicht... Oh, ist gerade ganz schlecht. Ich bin gerade auf dem Flughafen. Ist gar nicht erreichbar. Ist ein bisschen schwierig gerade. Aber klar, machen wir nächste Woche. Oder? Donnerstag hatten wir mal gesagt. Ja, wir hatten auch Montag schon mal gesagt, aber da hast du dann mich sitzen lassen, leider. Sorry, das tut mir leid. Das ist wegen der Zeitumstellung. Aber ich dachte, du meinst Donnerstag. Ja. Nee, Donnerstag ist ganz schlecht, machen wir nächste Woche. Oder machen wir einfach nächste Woche? Ja, das ist ja dann ganz gut eigentlich, weil wir sollten langsam wieder anfangen. Wir haben gut. Das. Ja. Ja. Alles klar. Und hin. Tschüss. Achtung, wir heben ab. Wie hast du immer gemacht? Mach nochmal. Also, macht's gut, nicht, bis nächste Woche und wir ab. Geil. Oh, Titze. Tschüss. Ah, so ein Arschloch, ey. Na, warte mal, muss ich mal ganz kurz meinen Agenten anrufen. Du. Du. Was ist denn? Du. Was ist das denn? Funky Lord 83. Du. Hallo? Martin? Wer ist denn da? Martin, hallo, Florentin hier. Ach, Florentin, hi, Flo, wie geht's dir? Hi, alles klar bei dir Flo, da drüben, weißt du? Oder? Oggi, Oggi, Oggi! Ja, was gibt's denn? So, ich hab grad ganz wenig Zeit. Geht's dir noch? Wie geht's Martina? Martina geht's super. Ich sag mal, die Kinder, die sind jetzt hier drüben, ne? Ja. Aber ich meine, was willst du machen? Ist das aber geil. Aber ist auch alles, ich sag ja immer, was muss, das muss. Ja, ja, ja, ja. Und ich meine, solange das Geld stimmt, ist es alles okay. Martina und Martin, oder? Das ist immer noch, ich glaube es. Ich finde es auch lustig. Ich meine, das ist so geil. Als hätte sich irgendwie so ein Geschichtenerzähler das ganz schlecht einfach ausgedacht. Gerade eben. Unkreativer, ne? Typ, gerade eben irgendwie ausgedacht. Du, mich hat der Stefan Natzel gerade nochmal angerufen. Der wollte sich nochmal melden, weil wir ein neues Podcast-Projekt starten wollten, meinte er. Ja. Und ich dachte. Sehr fairer Typ. Ist ein mega nerviger Typ. Ich dachte, dass wir dann kurz nochmal zusammensetzen. Ich hab dir auch eigentlich gesagt, dass du das nicht mehr, dass du den Kontakt zu ihm abbrechen solltest. Ja, aber dass wir uns da vielleicht nochmal kurz wegen den Konzepten zusammenlegen, weil irgendwie das, keine Ahnung, irgendwie ein paar neue Ideen, irgendwie ein bisschen was frischen Wind oder so, dass wir irgendwie nicht immer den gleichen Scheiß machen, sondern einfach ein bisschen was überlegen. Ihr macht mal eine Ranking-Show oder sowas. Top 8 einfach, ja, oder sowas in der Richtung. Ja, gibt's auch schon. Top 10 gibt's schon so viele, Top 20. Fällt uns nicht noch irgendwas so ein? Top 80 oder sowas. Wo ihr so ein bisschen was mit füllen könnt. Und dann haut ihr mal ein paar so Top-Celebrities oder sowas. Wir machen auf gar keinen Fall Hörspiele. Auf gar keinen Fall. Das war furchtbar. Das war das Dümmste, was wir überhaupt je machen könnten. Wir machen keine Live-Events mehr. Das war ein Riesenreinfall damals in Basel. Es war niemand da. Weil woher sollen wir wissen, dass Basel nicht Barcelona ist? Und dass unsere Gag-Autoren uns im wichtigsten Moment. Den Gag schreibt immer auf. Warte, ich schreibe mir ganz kurz auf. Warte. Das ist ganz geil. Den haue ich heute noch in die Sendung. Wir nehmen ja später auf, ne? Also am Donnerstag. Ja. Mach den mal, Jungs. Gut. Warum hast du noch mal. Ich meine, wir sind alte Schulkameraden. Ja. Warum hast du mich mal gefragt, ob ich denn Agent sein will? Ich meine, ich bin beruflich Bankkaufmann. Ich weiß nicht genau, warum du mich das. Nee, aber das ist immer ganz gut. Anrufst. Ich meine, das ist ganz nett, weil so. Aber halt ich gebe deine Nummer weiter. Paul, letztens habe ich deine Nummer gegeben. Hat er dich angerufen? Ich rufe ganz letzte Mal Menschen an. Ja, Betty. Betty dachte, die wäre ja, was für dich. Kannst du bitte sein lassen einfach? Hallo, Betty. Ja, Martina. Sorry. Ja, aber hast du mehr Betty gesehen, du? Sie war 12. Ja, und? Aber hast du den Schulranzen gesehen? Sie sah aus wie 14, okay. Verstehst du? Die Schultüten gesehen? Martin! Martin! Martin! Oder? Ich muss jetzt alle auflegen. Du alter Mach's gut, ne? Du macht dir doch immer. Du bist der Geilste. Mach dir immer am Ende der du Folge. Bist der Geilste. Oh, warte, wem ab? Wem ab? Ja, sauber. Mach's gut, geil. Ciao. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zur neuen Folge. Folge 51. Wir freuen uns, jetzt berühren zu dürfen zur Folge 51 des hochgelobten, von der Kritik gelobten, von Fans erwartet. Ich habe sogar eine Kritik da. Podcast, Kult-Podcast, das Podcast-UFO mit Florentin Will und Stefan Tietze. Ich habe eine Kritik da. Eine abscheuliche Demonstration von schlecht gespieltem und völlig übertriebenem Enthusiasmus, für die man sich in den Boden schämen kann. Der Unsympath-Faktor bei Florentin war auch jenseits von Gut und Böse. Wie manche das als Humor empfinden können und feiern, ist wirklich absurd. Das war die Kritik zur letzten Folge. Nee, vielen Dank das war die dafür. Kritik zu deinem Auftreten bei Chat-Duell, glaube ich. Völlig richtig, jetzt bin ich kurz durcheinander gekommen tatsächlich. Ja, ich war in Hamburg. Man kommt vor schlechten Kritiken ganz durcheinander. Man weiß gar nicht mehr, wo man sie einordnet. Aber das war auch privat kriege ich sehr oft. War das jetzt eigentlich, also wir erinnern uns alle, wenn nicht, Folge 12 nochmal nachhören, an das große Pokémon-Desaster von Florentin. ja. Und er schafft es, das immer nochmal zu toppen bei den Rocket Beans. Mit jedem Auftritt kriegst du nochmal hin ein neues Skandälchen. Du bist ja so ein Skandalnudel bisher. Skandalleiden. Aber warum, war das jetzt schlimmer als Pokémon oder war das nicht so schlimm? Ich würde sagen, es war tatsächlich schlimmer, weil das Format vergebender war. Bei Pokémon kann man nur verlieren. Du gehst da rein und du scheiterst eigentlich in dem Moment, in dem du durch die Tür gehst. Und bei Chat-Duell hast du alle Möglichkeiten der Welt und scheiterst da. Also das ist wie wenn du ein anspruchsvolles Instrument spielst. Theremin. Da kannst du eigentlich nur scheitern, siehst dabei aber noch gut aus. Wohingegen, wenn du ein einfaches Instrument spielst, wie zum Beispiel Klavier. Ja, okay, von mir aus Klavier. Dann wird es schwierig, weil alle denken, ja gut, das ist nicht. Jawohl, eigentlich ist Klavier ja nur eine sehr aufwendige Gitarre im Grunde, oder? Es ist vor allem eine Gitarre. Also bei einer Gitarre musst du ja, um einen Ton zu erzeugen, ja schon mal ein bisschen was leisten. Du musst richtig greifen, du musst richtig anschlagen und so weiter. Ja. Du musst die Gitarre richtig rumhalten. Beim Klavier drückst du auf den Knopf. Und beim Klavier drückst du auf den Knopf und es kommt dann ein Ton raus, der perfekt ist. Lame. Mega lame eigentlich. Eigentlich total lame. Deswegen fangen ja mehr Leute an, Klavier zu spielen, als Einstiegsinstrument, als zum Beispiel sich einer Gitarre zu widmen. Wohingegen Theremin ist das Einfachste. Du hältst einfach deine Hand random vor dich und im Idealfall kommt ein Cis raus. Ich glaube, das Problem ist, dass die Leute nicht wissen, was ein Theremin ist tatsächlich. Ach, aber die googeln das ja jetzt. Aber du hast ja als Jugendlicher immer Klavier gespielt und hast dann immer im Lagerfeuer schön dann nochmal die Bretter gelegt in den Garten, nochmal aus dem Wohnzimmer und dann ein bisschen geschoben. Leider war das Lager meistens schon vorbei, als ich das Klavier aufgebaut tatsächlich. Hatte. Tatsächlich. Oder immer so, könnt ihr mal kurz leise sein, ich spiele schon mal Chopin, aber ihr müsst leise sein. Und dann einfach aus dem Wohnzimmer gehofft, dass Bettina, die süße Bettina aus der Parallelklasse, übers Dosentelefon, das noch hört. Leider kurz, nicht. Ist Dosentelefon, das ist kein Bullshit, oder? Nee. Weil, aber die Idee ist doch, dass die Schnur gespannt ist, sodass die Vibrationen von dem Dosenboden des Senders über die korrespondieren Schnur mit dem Dosenboden des Empfängers. Das funktioniert schon, oder? Ich glaube, noch nie jemand das Wort korrespondieren im Zuge eines Dosentelefons in Verbindung gebracht. Weil, wenn man in Comics Dosentelefone sieht, dann hängt die Schnur oft durch, was ja Quatsch ist, weil dann hast du den Effekt ja nicht mehr. Der Meinung bin ich nämlich auch. Aber ich glaube, das ist schon so weit, ist man mittlerweile mit der Entwicklung von Dosentelefonen, dass theoretisch auch eine durchhängende Schnur auch funktionieren würde. Ja. Bin ich der Meinung. Immer noch einer meiner absoluten Lieblingsgags bei den Simpsons, wie die CIA dieses Dosentelefon ankappt und da so ein Kabel drüber legt und die so angezapft hat. Bin ich mega lustig. Ich guter Gag, ja. Kann ich sehr drüber lachen. Also, wo wir jetzt gerade schon beim Thema Physik sind. Wir haben viele Fragen bekommen, viele Mails bekommen, viele Kommentare bekommen. Stefan, Florentin, ihr habt ja letzte Woche eine Rubrik gestartet. Florentin und Stefan erklären die Welt. Und einiges ist passiert in der Welt der Physik. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich kann mal kurz den Jingle ab. Wabatikdown, wittigale O. Wir sind Florentin und Stefan, die Physik-Gängler. .de. .org. Unendliche Weiten. Unendliche Möglichkeiten. Unendliche Weiten. Unendlich viele Fragen und nur eine Antwort. Manchmal auch keine. Stefan. Und Florentin. Tietze. Und Will. Sind. Florentin. Physik. Und zwar geht es heute um das heiße Thema, wahrscheinlich konntet ihr euch kaum retten vor diesem Thema in der letzten Woche, Gravitationswellen. Gravitationswellen. Haben wir das nicht schon erklärt? Gravitationswellen heißt das Thema der Stunde. Habe ich das nicht schon erklärt? Ausufernd, dreiviertel Stunde lang? Ja, aber ich glaube, die Folge haben wir gelöscht. Die ist, glaube ich, untergegangen. Ganz kurz, letzte Woche fanden wir wieder nicht statt. Mhm. Wobei, man ja mal überlegen. Sorry, wollte ich nur sagen. Ich möchte mal einen zweiten Turn aufmachen. Was heißt denn pro Woche? Wenn du jetzt immer mittwochs aufnimmst, ne, bist du einmal pro Woche. Aber wenn du jetzt immer montags aufnimmst und dann irgendwann immer donnerstags aufnimmst, dann hast du ja einmal eine Woche, wo nichts stattfindet. Ja. Und wenn du nur einmal pro Woche stattfindest, also Donnerstag, dann in der nächsten Woche am Dienstag, dann sagen, ja, wir haben ja die Woche aufgenommen, also können wir nächste Woche am Donnerstag, dann verlierst du ja auch Zeit. Lass mich es anders ausdrücken. Früher gab es den Simpsons-Comic. Und der kam immer raus am Donnerstag. Und dann hieß es immer, ja, wenn du Abonnent wirst, dann kriegst du den schon am Mittwoch. Und dann dachte ich mir, eigentlich ist das überhaupt keine Zeitersparnis, weil du immer eine Woche warten musst. Du hast nur ein einziges Mal eine Zeitersparnis von einem Tag. Aber dann musst du immer wieder genau eine Woche auf die nächste Ausgabe aber warten. Da ist ja eher ein netter Gedanke, aber da ist ja eher der Gedanke, dass du vor deinen Freunden die besten Gags, die schon mit dem Textmarker markiert hast, um die dann nochmal in der Schule zu rezitieren, irgendwie in der letzten Reihe. Das ist ja, glaube ich, das Ding, dass du halt vor deinen Freunden das weißt. Aber du hast recht. Du hast ich hatte nie Freunde, deswegen kann ich das nicht einschätzen tatsächlich. Deswegen hast du das System auch nicht verstanden, genau. Aber ziemlich clever eigentlich gemacht von denen. Aber nochmal haben mir auch schon aufgefallen. Ich glaube, das ist sehr deutlich in der Relativitätstheorie erklärt, wie man Podcasts wann aufnehmen sollte, damit man quasi keine Zeit verliert. Oder wie man sich ein bisschen Zeit erschleichen kann tatsächlich. Zurück zu den Gravitationswellen. Wir haben ja angesprochen, wir haben uns mal kurz angeguckt, wie es ist mit der Gravitationsflut und der Gravitationsebbe. Und momentan befinden wir uns in der Gravitationsflut. Flut. Das heißt, wir werden alle immer schwerer mit der Zeit. Ne? Also wir werden immer schwerer. Bei manchen sieht man es auch. Das war vielleicht ein bisschen zu spitz gerade. Müssen wir das rausschneiden? Zu keck. Ich glaube, das war zu... Wir fragen mal kurz die Schnittpolizei. Andi. Schnittpolizei. Ja, oder Andi, je nachdem. Wenn ich es zuerst sage, kannst du nicht mehr noch eine andere Idee hinterher. Das ist auch unser Hörspiel so ein bisschen inkohärent immer, weil wir uns immer wieder sprechen. Oh, inkohärent. Mit neuen Wörtern. Oh, ich habe die besseren, Professor Dr. Dietze, ich habe die besseren Dietze, Wörter in diesem Podcast. Ich glaube, viele Leute sagen, Florentin ist zwar ganz nett, aber Stefan hat die besseren Wörter. Hat mehr Wörter und die besseren Wörter. Dafür habe ich die besseren Worte. Okay. Also wir befinden uns gerade auf einer Gravitationsflut. Das heißt, wir werden immer schwerer und schwerer. Bis zu einem gewissen Punkt, denn der Mond beeinflusst ja die Gezeiten. Und wenn der Mond sich einmal um die Erde gedreht hat und um sich selbst, Dreht der, nee, der Mond dreht sich nicht. Der Mond dreht sich nicht um sich selbst. Der Mond dreht sich aber um die Sonne. Ja, und wenn er einmal rum ist, dann kommt die Gravitationsebbe und alle werden wieder leichter. Das heißt, wir müssen gar nicht abnehmen, sondern können einfach warten, bis wir alle wieder leichter werden. Ist ja auch deswegen ist es ja so lustig, weil der Mond zeigt uns immer nur eine Seite. Und deswegen wollen Menschen ja, waren Menschen auch schon hinter Mond und fanden das so toll, weil die zum ersten Mal die andere Seite des Mondes sehen, die dunkle Seite der Erde. Da stand dann News Suck oder sowas drauf. Ne? Da stand dann genau. Das hat niemand geglaubt. So. Haben die denen jetzt so ein Ding draufgeklebt. Suck my ass. Das wäre was für Route, oder? Das wäre was für Route. Können wir nochmal eine kurze Hausaufgabe an Route rausgeben? Dass der Mond hinten mal gucken Zeichen soll, aber nicht ein Kick-Me-Schild hat oder so? Genau, dass die ersten Astronauten hinter den Mond fliegen und dann sind wir an den You Stink oder sowas. Klebt dann da hinten drauf. Ruti! Wenn du das hörst, wir können so überprüfen, ob unsere Gäste überhaupt noch unseren Podcast hören, indem wir immer kleine Aufgaben und Hausaufgaben verteilen. Und jetzt haben wir an Ruthie, und die Aufgabe verteilt, diese kleine illustre Einfall von mir, dann von Stefan geklaut. mit uns beiden, unseren beiden Namen vielleicht, auch so ein bisschen, dass man ein paar Follower kriegt bei Twitter. Das wäre ganz gut, tatsächlich. Wir haben Post bekommen von Ralf, wir haben 2 DVDs bekommen. Ja. An dieser Stelle Dankeschön. Dankeschön, leider haben sie meinen Umzug nicht überlebt. Ich bin gerade umgezogen. Und dann hat so eine große Schlucht hat sich aufgetan, so mit Lava rein, ja. Und dann musstest du ein paar Sachen reinschmeißen. Ja, ich musste Ballast abwerfen, ich saß im ICE, war mir mal wieder zu schwer. Du kannst eine DVD im Zweifelfall aus dem Hülle rausnehmen. Und dann? Ich habe mir die DVD angeguckt. Da freuen sich jetzt die Webcam-User, die diese tolle Reaktion von Stefan noch mitbekommen haben. Wie wär's denn mal mit einer Webcam eigentlich? Aber so eine richtige Oldschool-Cam, die alle 15 Minuten ein Bild macht. Ja. Aber genau in diesen 15 Minuten benehmen wir uns so, wie wir garantiert nicht aufnehmen. Ja, so genau. Einfach, dass wir wild irgendwie Handstand machen, alle 15 Minuten. Ja. Oder uns irgendwie die Klamotten tauschen. Wollen wir die Klamotten tauschen? Aber was hast du eigentlich für eine Größe? L. L? Ja. Echt? Ich hab M. Ich habe eine kleinere Größe als du. Ja, du bist breiter als ich. Ja, deswegen wundert es mich ja. L, du bist breiter als ich. Ja, deswegen wundere ich mich, dass ich M habe und du L. Das Problem ist, glaube ich, die Länge. Guten Morgen! Guten Morgen! Das Problem ist, glaube ich, die Länge. Also ich habe ja einen relativ langen... Das höre ich häufiger. Ich habe einen langen Oberkörper und einen langen Penis. Und dadurch bekomme ich natürlich... Muss ich längere T-Shirts tragen als du. Mhm. Und L... heißt ja nicht nur, dass es ein bisschen breiter ist, sondern auch ein bisschen länger ist. Das Problem ist bei mir, dass ich so einen langen Oberkörper habe, weil ich ja fast 2 Meter groß bin, dass ich eigentlich XL von der Länge brauche, aber L von der Breite. Und dadurch, da kommt man in so ein Wirrwarr und dann findet man nichts mehr zu anzuziehen. Ja, die Breite ist ja wichtiger als die Länge, oder? Ja, nicht so richtig. Also sehe ich immer aus wie so ein Lörres. Laufe ich dann rum. Lörres. Lörres. Lörres? Ja. Ja. So, gut. Um zurück zu meinem Umzug zu kommen. Ich bin gerade umgezogen von Berlin nach Köln. Wie lange ziehst du an? Wie lange braucht das eigentlich? Es war wirklich ein Leidensweg. Es war eine Katastrophe. Du hast keine Möbel, sagst du andauernd, damit du, wenn du umziehst, keine Arbeit hast. Ja, aber diese Idee. Du bist der Mensch, der am längsten umgezogen ist. Ich habe noch niemanden gesehen, der so lange umzieht. Hallo Marcel, hi. Können wir dir helfen? Du willst echt die Tür jetzt ausbauen, ne? Wozu brauchst willst du eine Tür? Warum willst du die Tür aushebeln? Erstmal, herzlich willkommen, Marcel Lenz. Herzlich willkommen Lenz. Im Podcast, UFO. Marcel Magic. Marcel von den Magic Bastard Brothers. Von den Bastard Brothers hat eben den Raum betreten. Du bist herzlich willkommen im Podcast UFO, dem Podcast in Deutschland, wenn es um Sachen Comedy geht. Du hast unsere Aufnahme gestört, um eine Tür zu klauen. Ich wusste ja nicht, dass sie hier sind. Was haben die Bastel... Jetzt, wo ich schon mal störe... Nee, ist eine gute Tür. Kannst du gleich auch die Tür aufbauen. Welche willst du? Du kannst die hier zu der Tonkabine haben oder die? Man muss auch sagen, Marcel, hier sind sehr viele Türen in diesem Gebäude, aber ich habe oft gedacht, diese Türen sind schon die schönsten hier. Also wenn ich irgendwo Türen klauen würde, würde ich auch hier klauen. Privat, habe ich richtig verstanden? Da rede ich jetzt nicht. Okay. Da hinten ist auch eine Tür. Aber wohin die hinführt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja. Was ist denn da rechts davon? Nee, ohne Scheiße, wofür die denn hin? Diese Tür. Boah, wollen wir die mal aufmachen jetzt? Ist Notausgang bestimmt. Aber das Gebäude hört doch da auf. Ja, es geht immer irgendwo weiter. Das ist eine Truman-Show. Du landest aber plötzlich irgendwo. Schönes Zitat, Marcel Magic mit: Es geht immer irgendwo weiter. Aber da ist eine Wand. Nee, da geht's weiter. Das interessiert mich jetzt wirklich mal. Okay, das ist kein Notausgang, oder? Das steht zumindest nicht da. Ja, bedien dich, ne? Greif zu. Nee, greif zu. Hat nicht gepasst? Die passt gar nicht. Ach so, na gut. Dankeschön, ja, dass du uns besucht hast. Ja, nett. Weiterhin. Mach's gut. Ciao, ciao. Weiterhin viel Erfolg. Tschüss. Ciao. Marcel Magic, meine Damen und Herren. Der Mann mit den Türen. Ein Mann. Wir müssen uns dringend. Macht, um sie zu verwirren. Wir müssen unser Ensemble erweitern. Die Podcast-Ufer-Familie muss. Wir haben, ich meine, wen haben wir denn? Muss wachsen, um Leute, die es schon in einer anderen Sendung im Ensemble geschafft haben. Ja, genau. Wir sind die Ensemble. Ensemble-Tausch statt Frauentausch. Ich meine, wir haben Stefan Schwier. Wir haben Cordula. Miss Podcast-Ufer 2015, Daria. Wir haben Marcel Magic. Wir haben den Tonmann von letztem Mal. Cordula, Torben. Marcel. Benny. Becky! Nein, der Umzug war eine absolute Katastrophe. Ich habe wahnsinnig viel Geld verloren, Kaution nicht bekommen. Und das ist einfach toll. Deine aber eBay-Erfahrung, für die ich bieten sollte, was ich lustigerweise vergessen habe, es hat auch nicht so ganz geklappt. Ja, vor allem die eBay, das Problem ist, ich wollte Stühle verkaufen bei eBay. Allerdings wurden die erst verkauft, nachdem ich nicht mehr in der Wohnung war und die konnten nicht abgeholt werden. Und dann wollte ich die in den Keller stellen, damit der Käufer sie dort abholt. Das fand der Vermieter aber nicht lustig. Und jetzt musste ich dem Käufer einfach auf eBay schreiben: Lieber Käufer, ich habe leider die Kontrolle über die Stühle verloren und Sie können sie nicht länger abholen. Es tut mir leid. Alles, was Sie mir bis jetzt überwiesen haben. Wem gehören die denn jetzt? Das ist eine sehr gute Frage. Die sind besitzerlos. Die sind besitzlos. Die schwimmen jetzt in so einer Art Mittelmeer oder so, in so einem Limbus, in so einem Gesetzeslimbus sind die. Die gehören niemandem. Limbo, ja, tut mir leid. Tatsächlich. Das ist echt ein Problem. Und ich muss echt sagen, ich kann nicht mehr auf diese zugreifen, obwohl ich sie verkauft habe. Aber sie sind nicht länger, sie sind noch mein Krankbar. Eigentum, aber nicht mehr mein Besitz. Und das ist ein Problem. Und jetzt. Nee, die sind noch dein Besitz, aber nicht mehr dein Eigentum. Nee, sie sind mein Eigentum, aber nicht mein Besitz. Aber sie gehören dir noch. Ja gut, das ist kolloquiale Sprache, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, das interessiert mich nicht. Aber ich finde es ganz interessant, weil irgendwann, also dir wurden quasi deine Stühle entfremdet, also die hat jemand geklaut, ohne dass du was dagegen unternehmen kannst. Dass du, also auch jemand naja, plötzlich dein Portemonnaie, dein ganzes Geld besitzt. Ich habe sie mir in gewisser Weise selbst geklaut. Ich habe sie selbst vor mir weggesperrt. Du hast wie eine Wand zwischen dir und den Stühlen errichtet. Ich habe eine emotionale Wand aufgebaut zwischen den Stühlen und mir und wir können es jetzt nicht mehr sehen, einfach, weil es zu schmerzhaft wäre. Aber man muss dazu sagen, das war Kapitalismus pur. Du hast sie geschenkt bekommen und wolltest sie, weil die angeblich Designerstühle sind, ja, das ist jetzt nicht wolltest, so richtig. Wolltest sie die verkaufen für 5.000 Euro. ich meine, und ich sollte da bieten noch. Und ich habe auch, ich glaube, wenn ich dir da gebeten hätte ja, und es hätte mich niemand überboten, weil ja unsere mündliche Absprache, dass du die dann trotzdem nimmst, ich wette, du bist so ein Arschloch, du hättest dann irgendwie auf die eBay. Ich hätte meinen Heerscharen an Richtern auf dich losgelassen, dann auf den Grund und Boden zu klagen. Auf den Kaufvertrag hingewiesen, den du gelernt hast mal irgendwann in der Frank-Elster-Schule, irgendwie Medienrecht oder so. Und hättest dann gesagt, nee, da ist ein Kaufvertrag entstanden, du musst jetzt für 5.000 Euro diese Stühle annehmen. Ja, es ist ein Problem. Ich meine, ich habe sie verkauft, sie gehören jetzt dem Käufer, aber ob sie dem Käufer zugänglich aber gemacht ganz werden oder nicht, ist ja nicht mein Problem. Nee, ob der an die kommt oder nicht, ist ja nicht mein Problem. Eigentlich, du hast wie gesagt, du hast eine Wand errichtet zwischen dir und den Stühlen, hast die aber, während du die Mauer errichtet hast, schon verkauft. Ja, das Eigentum so, das heißt, wurde übertragen, aber nicht der Besitz. Aber das ist ja nicht mein Problem. Aber das Geld gehört dir schon, oder wie? Nee. Ja, das ist ein Problem. Das ist in der Tat ein Problem. Wenn das also eine absolute Katastrophe von vorne bis hinten und dieser Umzug. Also für mich war der noch einigermaßen. Lass dir einfach das Geld geben, sag, wo die stehen. Aber ja, aber der nicht, kommt da nicht ran. Ja, aber das ist doch sein Problem. Ja, aber dann sagt er, hast du eigentlich einen kompletten Schaden. Du kannst mir die Sachen verkaufen, die du irgendwie in einem Tresor in der Schweiz eingeschlossen hast. Da kommt dann kriegt Feedline Punch, dann hat eine schlechte Bewertung bei eBay. Ja, das, ich habe diesen. Zum Glück, ich bin auf der sicheren Seite, weil ich habe diesen Account nur für diese eine Transaktion erstellt. Das heißt, wenn die mich jetzt in Grund und Boden klagen, ich habe da auch eine falsche Adresse angegeben und alles. Das heißt, irgendeine arme Sau in Pommern kommt da jetzt das SEK vorbei und nimmt den 6 Stühle ab, einfach aus dem Hauszimmer. Naja, es war eine Katastrophe, aber für meinen Mitbewohner noch viel mehr. Der hat sich da tapfer um alles gekümmert. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Ich weiß, dass du den Podcast nur heimlich hörst. Deswegen. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Und es war tatsächlich lustig, weil wir hatten noch viel Kleidung übrig, die wir weggeworfen haben. Und dann haben wir den ganzen Tag gewartet, bis ein Carsharing-Auto in der Nähe war. Da kann man sich so einen Alarm einrichten. Wenn du diese App hast, sobald ein Auto in deiner Nähe abgestellt wird, kriegst du einen Alarm. Jetzt ist ein Auto verfügbar. Jetzt können sie mit dem Auto das verfahren. Das ist schon so ein bisschen superheldenmäßig, ne? Es sind diese kleinen Mittel, die einen irgendwie an James Bond erinnern lassen und sich fühlen wie James Bond, aber uncooler sind, wesentlich uncooler sind in der Praxis. Ja, man hat halt James Bond-Feeling plus Warten. man wartet halt einfach, bis man irgendwas Cooles hat. James Bond muss in der Regel nicht warten. Das ist der Unterschied. Muss er zwischen den Szenen, die man nicht sieht. Es kann gut sein, dass er da einfach so, aber schon geil, so dass du kriegst einen Alarm, wenn ein gewisses Auto an deiner Nähe parkt oder so. Ja. Und dann im Endeffekt ist es aber nur so ein dreckiges Smart oder sowas. Halt, was so uncool ist, den du benutzen darfst für Geld. Auf jeden Fall haben wir dann den ganzen Tag gewartet, haben unsere ganzen Altkleider zusammengesammelt, weil wir wollten die natürlich abgeben, weil wir natürlich wollen, dass die Flüchtlinge in cooler, stylischer Kleidung von Sachsen gejagt werden. Deswegen haben wir die alle gesammelt und dann haben wir so lange gewartet, bis ein Auto verfügbar war. Und dann war ein Auto verfügbar. Wir hatten die ganzen Säcke in der Hand, sind runter in den Erdgeschoss gegangen, wollten raus auf die Straße und gehen auf der raus auf die Straße und stehen mitten in einem 3 Kilometer langen Fahrradkolonne. Irgendwie Berlin fährt Fahrrad mit Musik und Lichtern und allem möglichen drum und dran. Und hunderte Fahrradfahrer fahren uns vorbei. Die gesamte Straße ist blockiert, gesperrt. Keine Chance, kein Durchkommen. Und wir stehen da und haben die ganze Zeit gewartet. Und genau in dem Moment, in dem wir rausgegangen sind, unendlich viele Fahrräder mit Musik und LEDs und Lichtern und der uncoolste Umzug der Welt, Elefanten und Karawanen und so riesige... Alle sind so glücklich, ja, und die sind die einzigen, so wie verlorene Menschen dazwischen. Und so riesige asiatische Drachen wurden so vorbei und wir nur mit unserer Altkleidung so, Leute, fickt euch einfach. Das war schon sehr schön. Das ist mir so ähnlich auch passiert. Ich musste nämlich mein Auto abholen und dann bin ich mit einem Carsharing-Dienst zu meinem Auto wieder gefahren. Wollte ich zumindest, in der Theorie. Und genau in dem Moment war halt hier in Köln Karneval und ich wusste nicht, dass Dienstag waren für mich, ist für mich kein Karneval mehr. Nee. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt, dann muss man da seinen Code eingeben und sowas und man bezahlt, ja, fängt ja auch schon an zu bezahlen. Ich lege den Rückwärtsgang ein, hinter mir ist überall Blaulicht, da fangen die genau in dem Moment an, die Straße zu sperren und es kommt dann dieser Karnevalsumzug, plötzlich die Straße lang gefahren. Umzingelt. Und dann kam ich einfach nicht raus. Also du kommst dann einfach, das ist kein Durchkommen in Köln. Und dann das ist genau das Gleiche passiert. Ihr könnt jetzt mal zurückspulen und quasi alles das, was Florentin gerade über seinen Dingen gesagt hat, ist dann auch passiert, in lustiger quasi. Und dann konnte ich dann irgendwann losfahren und mein Auto abholen. Das ist tatsächlich auch, ich glaube, so werde ich eines Tages bankrott gehen, indem ich irgendwohin zu einem Bahnhof fahre, mein Zug fährt in 5 Minuten und ich schaff's nicht, dieses scheiß Car-to-Go-Ding so abzuschalten, ja, dass der Counter aufhört und ich einfach sage, fuck it, ich muss einfach meinen Zug kriegen und lass den da für den Rest der Zeit, bis die nächste Gravitationsflut kommt und die Erde verschluckt. Bis dahin countet der einfach Geld hoch und irgendwann bist du pleite. Irgendwann sagen sie, ja gut, Ding, kriegst du eine Push-Nachricht, sie sind jetzt pleite. Tschüss, vielen Dank für ihr Service. Für 100 Jahre Car-to-Go. 160 Jahre guten Service. Wir machen jetzt auch mittlerweile keine Autos mehr. Ja, genau. Wir haben Geld, wir machen in Finanzen oder sowas. Wir verkaufen jetzt so Pillen, die man schluckt und dann ist man in einem Ort, wo man sein will, so in der Zukunft, so ganz abgefahren. Was in der Richtung. Ich kann mir gut vorstellen, dass es so, wir haben ja heute darüber überlegt, was die Brille der Zukunft aussieht, also der Monitor der Zukunft. Ich sage, WLAN-Kontaktlinsen sind die Zukunft, mhm, dass man einfach irgendwo drauf drückt und dann sieht man einfach die Welt, wie sie wäre. Du hast gesagt, es geht wieder zurück in eine andere Richtung. Was war deine Idee? Nee, ich habe jetzt neuerdings die Angst, dass man, es gibt ja diese Wireless-Kopfhörer. Dass du quasi, ja, so in dir Kopfhörer hast. Das ist ein Fake, oder? Nein, in den Kopf. Ach, so ein Quatsch. Was? Bullshit, warum soll das Fake sein? Das wäre so ein The Onion-Artikel. Nein, das sind einfach Kopfhörer. So in ihr Kopfhörer ohne Kabel. Ohne, die verlierst du einfach sofort. Ohne Kabel. Ja, willst du mich mal kurz ausreden lassen vielleicht? Und ich finde, das Beruhigendste daran ist, dass du, wenn du die zu tief in den Ohr steckst, in ihr Kopfhörer, hast dann doch ein Kabel, wo du die wieder rausziehen kannst. Dafür ist das Kabel auch da eigentlich. Ja, und ohne Wireless, also wenn die Wireless sind, dann hast du einfach, ich habe Angst, dass meine großen Ohren meine Kopfhörer verschlucken. Und die einfach nicht mehr aufzufinden sind. Ich meine, du hast kein Kabel halt. Du hast ja schon 4, 5 Kopfhörer, da auch Headsets auch schon, hast du alle komplett verloren. In deinen Ohren verloren, die da einfach reingefallen sind. Das Bernsteinzimmer befindet sich in meinen Ohren. Höchstwahrscheinlich. Aber ich meine, ganz im Ernst, diese Wireless-Dinge, die werden wahrscheinlich nie allzu günstig sein. Und da rempelt dich ein, ich sag's jetzt mal, ein Neger in der Fußgängerzone rempelt dich an, reißt dir das Ding aus dem Ohr und es ist einfach weg. Forget it. Vergiss es weg. Aber wie will er es denn aus deinem Ohr reißen? Du indem selber, er dich anrempelt. Ja, ich glaube, du bist kontinuierlich nur dabei, so in deinen Ohren zu poolen. Habe ich die Kopfhörer noch drin? Du vergisst die auch einfach da drin. Ich glaube, irgendwann, du hast die ganze Zeit einen Wireless-Ohrhörer im Ohr. In der Zukunft, glaube ich. Weil, so wie in Hör, meinst du? Hat nie gesehen. Aber du kannst dann ja auch, du kannst dann irgendwie auf Durchzug stellen. Du kannst immer dein Leben. Du kannst irgendwie auf Durchzug stellen, dass du Leute hörst, in der Umgebung hörst. Und wenn du Musik hören willst, dann machst du die halt wieder an. Dass da quasi Mikros drin sind und du besser hörst. Die ganze Zeit schon. Das macht doch Sinn. Florentin. Ist alles okay, Stefan? Ja. Du bist hochrot angelaufen. Ich bin sehr sauer. Deine Adern pulsieren, dein Hals sieht aus wie ein Milky Way. Was ist da los? Ist die Zukunft, die gehen uns was anderes ja, an. Ja, aber ist ja gut, komm mal runter. Spann dich mal ein bisschen, mach mal eine Kerze an. Mach mal eine Duftkerze an. Ein Kumpel von mir kann nur arbeiten, wenn er immer eine Duftkerze anhat. Ich finde es so lächerlich. Und er arbeitet als, Pointe? Duftkerzenmacher. Duftkerzentester wäre lustiger gewesen. Ja, auch nicht schlecht. Oder halt irgendwas, wo du auf gar keinen Fall eine Kerze anhast. Er kann nur arbeiten, wenn er eine Duftkerze anmacht. Er ist... Mein Freund kann nur arbeiten, wenn er in der Bank ist. Und er ist Eisverkäufer. So, ich weiß nicht, baut euren eigenen Gag. Da kommt er mit dem Eisverkäufer um die Ecke. Nein, ich liefere doch nur Bausteine. Ich liefere doch nur die Bausteine, aus denen sich die Leute ihre Gags selber bauen können. Das ist doch die Zukunft. Du wirst in Zukunft keinen Stand-Up-Comedian mehr hören, sondern eine App wird dir verschiedene Pointen vorschlagen und du suchst dir deine Lieblingspointe aus. Make your own Find joke. Finde ich schlecht. Da gab es ja mal so eine App, so eine bulgarische App, ne? Ich glaube, die erste App, die Bulgarien entwickelt hat, war eine App, wo ganz viele Feedlines vorgestellt werden, also ne, Setups für einen Witz, ne, so Anfänge, was sagt der Arzt zum Bären, Patienten. Was sagt die Lampe zum Arzt? Patienten. Das ist keine Feedline, das ist einfach nur ein normaler Satz. Was sagt der Arzt zum Patienten? Kommen Sie in 4 Tagen wieder. Ciao, Bam. Mach's gut. Und wir sind Neo. Neo. So, und dann kannst du eben verschiedene Punchlines einreichen, also Pointen, ne? Also sowas wie, was sagt der Arzt? Ich finde es so lächerlich, dass deine E-Mail-Adresse feedlinepunchline@gmail.de Oh nein, du kannst ja nicht mal die E-Mail. Toll, jetzt kriege ich 100.000 E-Mails. Postfach geflutet. Oh, dann kommen schon die ersten. Da kommen. Oh, Schwieri. Alter, Schwiersen. Aber ohne Scheiß. Alter, seine Signatur ganz ist halt 30 ist Megabyte groß. Du hast, wie oft hast du, wie alt warst du, als du diese E-Mail-Adresse angelegt hast? 12? Das sind so. Das sind nein! So, das ist okay! Das ist so, wie ich mir früher bei Knuddels hieß. Das ist halt meine Arbeitsadresse. Ich bin nur mal ein Humorist. Ich beschäftige mich nur mal. Vor allem, ich in diesem Moment würde ich gerne sehen, wie das dir einfällt. Feedline, Punchline. Wow, genauso funktionieren Gags. So ist Comedy. Wow. Guck mal, ob es bei Gmail noch nicht gab, weil irgendein Idiot es noch nicht eingetragen hat. Weil es keinen Menschen gab, der so schlau war wie ich. Nein, niemand war so uncool wie du und hat das gemacht. Genauso wie es heute in dem internen Abrechnungstool unserer Firma den Account Florentin.will schon gab. Jetzt bin ich Florentin.will1. Weil es Florentin.will schon gab. Du bist Florentin.will. Nein, ich habe 1 bekommen. Florentin.will 1. Und da stelle ich mir zurecht die Frage, wer zur Hölle hat Florentin.will? Das kann ja überhaupt nicht sein. Ja, doch. Aber darüber wird auch alles abgerechnet. Das ganze Geld, was hat jemand bekommen? Ich weiß, irgendjemand. Schwiersinger. Nee, ich glaube, dein böser Bruder, Borentin. Dein BB. Dein böser Bruder. Borentin Bill. Ich hasse Borentin Bill. Wenn ich dich finde, Borentin. Wenn ich ihn und Beffern finde, dann knallt's aber. Übrigens. Unsere dummen Brüder. Falls ihr euch fragt, wie ihr uns mal live sehen könnt, eine Live-Podcast-Aufnahme. Ich sag mal so. Sollen wir es jetzt schon? Madison Square Garden. Wir haben uns was Interessantes einfallen lassen. Unsere Plakate für unsere Live-Show hängen schon. Allerdings spielen wir unter falschem Namen. Das heißt, es könnte sein, dass wenn ihr euch in der nächsten Zukunft in kleinen Kunstorganisationen in Köln in eine mysteriöse Vorstellung begebt, kann es sein, dass wir dahinter stecken. Dass ihr uns beiden seht live. Mit Knallerpointen, Megagags. Fetzigen Bühneneinlagen, fetzigen Hörspielen, die sich gewaschen haben. Wir jonglieren mit Pointen. Bällen, aber auch mit Bällen. Ja, aber auch mit drei Worten. Bällen. 2 bis 3 Bälle. Ein Ball, oder? Jeder ein Ball. Zusammen 2. Die wir dann uns zuwerfen. Florentin wird auch mit nacktem Oberkörper so einen Ball, so einen großen Gymnastikball, hat eine Nummer einstudiert. Mhm. Ich bin aus Versehen in die Tür geplatzt, als du geübt hast. Ja, genau. Tut mir immer noch das ein bisschen leid. Mega gut. Freue ich mich sehr drauf. Ja. Wir haben ganz tolle auch Karaoke-Nummern einstudiert. Und Badminton spielen wir, ne? Wir spielen eine Runde Federball. Gott, unser okay. Unser Bit. Das war jetzt wirklich. Wir haben zusammen ein Bit entwickelt. Den Ball 3 Meter in die Luft geworfen, weit ausgeholt und jetzt. Hit it! Wie uncool müssen sich eigentlich damals die Leute gefühlt haben, die Federball gespielt haben? Und wer war der einzig Coole, der gesagt hat: Leute, wir können nicht mehr Federball, das kann nicht mehr Federball heißen. Wir brauchen einen besseren Namen. Und was ist cool? Batman. Batman ist cool, Batman, also nennen wir uns eine Sportart. Batman. Badminton. Badminton. Das war der beste Gag der Woche, Batman präsentiert Ball. Von Snickers. Snickers. Don't drink and eat drive. And drive. Don't drive. Don't, just don't drive. Don't drive. Come on. Drink as much as you want, but don't drive. Das finde ich so lustig für eine Airline oder sowas. Don't drive. Oder drink and fly. Fly. Don't drink. Drink and fly. You can drink. It's not necessarily a problem. Driving also, but... Da dürfen Piloten mit Promille fliegen? Ah, gute Idee. Ich würde sagen, wir rufen einfach mal bei der Lufthansa an. Bam, Episode 51. Ich habe tatsächlich mal recherchiert, inwiefern Reiter im Straßenverkehr betrunken sein dürfen. Promille in deinem anderen tollen Podcast-Projekt, was vor 20 Jahren mal modern war. Und tatsächlich dürfen Reiter im Straßenverkehr so betrunken sein, wie sie wollen. Weil sie und das Pferd? Unter die gleiche Kategorie fallen wie Fußgänger. Und rein vom Straßengesetzverordnung gibt es ja auch keine Promillegrenze für Fußgänger oder für Inline-Skater oder Leute, die auf Ratten reiten oder was auch immer. Sondern die dürfen so viel trinken, wie sie wollen. Weil sie keine motorisierten Verkehrsteilnehmer haben. Ja, aber auf meinem Hoverboard. Auf deinem Swagway auf gilt Hoverboard natürlich ganz anrechnen. Nee, aber ich gelte auch als Fußgänger darauf, tatsächlich. Weil die Dinger halt haben halt keine, sind dann nicht großartig motorisiert. Das ist auch der Gesetzestext. Das ist auch das nicht Problem großartig daran. Motorisiert. Das ist auch das Problem daran. Nicht nennenswert motorisiert. Ja, wann sieht man dich denn jetzt eigentlich mal auf den Straßen, Köln? Mensch, der Frühling steht in den Startlöchern, die Röcke werden kürzer, die Mädchen werden... Und das Hoverboard wird rausgeholt. Und das Hoverboard... Oh, es steht noch in meiner Garage. Mr. Postman. Und Stefan saust und flitzt durch die Kölner Innenstadt. Die Röcke wehen ihm hinterher und er verbreitet Liebe, Lust und Leidenschaft in der Stadt der Liebe. Wann geht's los? Ich glaube, relativ bald. Ich habe auch keine Lust mehr, also ich habe keine Lust mehr auf Autos und keine Lust mehr zu gehen. Weil mir ist was passiert mit meinem Auto. Ich habe es im. Komm. Also ich wohne in einer Straße, wo man einfach nicht parken kann. Es ist sehr uncool, die Parksituation in Köln ist generell bescheuert, aber da auch. Weshalb ich quasi direkt hinter der Kurve geparkt habe. Und das gefiel dem Ordnungsamt nicht so. Ist das ein Euphemismus? Ich habe gestern hinter der Kurve geparkt. Nee, steht auf meinem T-Shirt. Das ist mein neues Startup. Weshalb ich dann mein Auto im Halteverbot, wie es dann wieder das Ordnungsamt zu mir gesagte, im absoluten Halteverbot. Ja, ja. Aber das ist doch mega uncool. Warum ist recht auf Parkverbot? Warum ist etwas noch absoluter verboten? Das naja, stimmt. Jedenfalls das gibt es auch nur in Deutschland. Habe ich Montag das hingestellt, dachte mir, gut, du packst es nächsten Tag um, hab's wieder vergessen. Donnerstagmorgen um 6 Uhr steht das Ordnungsamt bei mir vor der Tür und klingelt. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber ich will es für die Leute nochmal machen, weil es ist ein grandioses Bit. Und er hat geklingelt, aber dann hat es unaufhörlich weitergeklingelt. Also er wusste offensichtlich, dass ich da war, was mega gruselig ist. Und dann habe ich aufgemacht und er hat einen Vortrag gehalten darüber, dass das Auto halt falsch steht, so ungefähr eine halbe Stunde lang, dass ich verantwortungsvoll parken soll. Und dann musste ich einfach nur mein Auto, weil es halt, es war gut, er hat es formuliert, absolutes Haltverbot, aber es war in Wirklichkeit nur 2 Meter hinter einem normalen Parkplatz. Ich musste 3 Meter nach vorne fahren, wo gerade eine Parklücke frei war und war fertig mit der Sache. Einfach so kurz Gas geben und dann wieder anstehen. Ja. Handbremse, das war das Da haben sie es jetzt. Apropos Standpauke, ne? Ich musste mir auch eine scheiß Standpauke anhören bei Netto, weil du Depp nicht für mich gezahlt hast, als wir beide an der Kasse standen. Hast du echt Ärger bekommen dafür? Ich habe den ganzen Vormittag sage ich, ich erwarte einen sehr dringenden Anruf und wie es so dringende Anrufe so haben, kommen sie zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt. Wir stehen gerade am Supermarkt an der Kasse, haben unsere Waren schön aufgereiht auf dem Laufband. Der Anruf kommt, ich muss natürlich fliehen. Du musst nicht fliehen. Ziemlich in die Tiefkühlecke zurück, weil ich einfach ein bisschen Ruhe brauche. Und dann denkt man natürlich, okay, Stefan ist nicht nur Kollege, sondern ist auch mittlerweile so eine Art, ja, Seelenverwandter, Liebe des Lebens geworden auf irgendeine Art. Würde dann einfach seinen winzigen, lächerlich winzigen Geldbeutel in die Hand nehmen, indem er lächerlich dünn. Trotzdem sein Vermögen, lächerlich schlimm, wie ich immer nenne. Sein Vermögen irgendwie unterbringen kann. Zahlt einfach für mich mit und dann gebe ich ihm später das Geld. Was passiert? Nichts dergleichen. Er ist auch sofort gegangen. Er hat nicht auf mich gewartet, keine 2 Minuten. Auf mich gewartet. Dann stelle ich mich wieder an, muss trotzdem nochmal warten am Laufband, obwohl meine Waren schon vorne sind. Die Kassiere neben sich gestellt. Sie hat, glaube ich, böse gemurmelt, ja, das geht so aber nicht, und hat dann deine Waren alle neben sich gestellt. Ja, genau. Auf die Kasse gelegt. Ja. Und dann musste ich nochmal warten, ohne was zu haben, um dann zu sagen, ja, das ist meins. Und dann hat die erstmal ihre Arbeit eingestellt. Sagt, so, junger Mann, jetzt zeige ich Ihnen einfach mal was. Hier, Sie halten hier den gesamten Betrieb auf und dann müssen alle wegen Ihnen warten und ich habe auch Besseres zu tun. Wirklich? Du musst, das ist dein Job. Das ist genau dein Job, zu kassieren. Ja, du hast hinten noch eine Partie Rummikub am Laufen oder was da los? Burn! Naht. Hast du nicht gesagt? Nein. Nicht mal annähern. Und wäre auch nicht so cool gewesen, wenn? Kleinlaut war einfach nur, Entschuldigung. Ich habe gesagt, ja, ich habe einen sehr wichtigen Anruf bekommen. Ja, ich habe ja auch eine sehr wichtige Arbeit zu verrichten. Und ich dachte, naja, ich war schon bei Ikea, dann verrichtet deine Arbeit eine Maschine. Sorry, ohne jetzt zu bitchy zu sein. Aber. Aber die nehmen nur Karten. Auf jeden Fall musste ich dann das ganze Zeug bezahlen und die hat mir natürlich wieder lustigerweise irgendwelche Sachen dazugelegt und dann habe ich wieder die XS-Kondome gekauft und alles in der Richtung. Hahaha, großer Spaß und nur so zum Thema, ne? Also hast du es auch verdient, sag ich mal. Standparken müssen wir auch manchmal sein. Einfach damit man wieder in die gelenkten Bahnen des Lebens kommt. Ja, damit man auch mal merkt, dass man auf andere Leute Bahn kommt. Und auch mal in einen anderen Dialekt einfach reinkommt. Ein bisschen in einen anderen Dialekt reinkommt. Einfach ein bisschen reinkommt. Wir haben eine kleine Reise über die Weltkarte geplant. Reise. Urlaub steht an. Wo geht's hin, Stefan? Sylt. Ja. Wie immer. Wie jedes Jahr. Wie jedes Woche. Jahr. Westerland. Sylt. Ordentlich. Kannst du bitte für Westerland nochmal singen, bitte? Das hat mir so gut gefallen bei X-Faktor. Wie du einfach Westerland. Oder Westermann? Westermann. Janine Westermann? Oh, ich habe solche Sehnsucht. Hast du es echt angeguckt eigentlich? Klar, natürlich. Möchte ich aber jetzt nicht drüber reden. Vor allem, du hast es ja echt lange geschafft, das geheim zu halten, ne, mit deinem X-Faktor-Ding. Ich kann mich noch erinnern, damals... Ich habe es geheim gehalten, ich habe es einfach nicht erwähnt. Ich kann mich noch erinnern, wie damals beim Neo-Magazin, nicht beim Neo-Royal, sondern früher im kleinen Studio und alles, wo mehr oder weniger... Warst du dabei an dem Tag, wo es rauskam? Mehr oder weniger Jan und ich die Sendung alleine geschrieben haben, kam eines Tages Jan wie ein strahlendes Kind in den Süßigkeitenladen mit hochroten Augen und glühenden Wangen und brennenden Haaren und was auch immer, kam er an... Und hat nur Stefan angeschaut, hat weit gegrinst und hat seine Arme vor sich zu so einem X geformt. Sagt mir, Stefan-Faktor, X-Faktor, irgendwie sowas in der Richtung. Und du bist aus allen Wolken gefallen. Ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Nee, das erste Mal, ich habe mich um meine Schokoladentasche gekümmert. Nee, das war irgendwie so die erste Woche, wo ich da angefangen habe. Ja. Und irgendwann hat Jan, weil er Leute stalkt einfach gerne, hat er dann das rausgefunden. Weil es auch nicht so schwierig ist, rauszufinden, einfach mal meinen Namen googeln. Es ist ja auf meiner Homepage steht ganz groß, ich habe X-Faktor mitgemacht. Ich verstecke das nicht so gut im Internet. Ja. Aber jetzt relativ schnell rausgefunden und dann bin ich morgens ins Büro gekommen und es lief. Es lief einfach mein Auftritt. Ja. Wo ich bete, dass dieser Moment nie kommen würde und er ist gekommen. Aber jetzt mal ganz kurz, du hast bei dieser Fernsehsendung mitgemacht, du bist auch relativ weit gekommen. Du musst ja wirklich auch für gewisse Momente gedacht haben, du wirst jetzt wirklich ein Star. Oder? Ja, aber das Ding ist ja, da war ich ja sehr jung noch. Also man ist ja sehr lange sehr Zeit seines Lebens sehr jung und sehr dumm auch vor allem. Und man ist dann, wenn man mit so einer Band ist und euphorisiert ist und es lief ja auch ganz gut so in der Heimatstadt, hat man diesen Gedanken, klar. Ich habe auch relativ lange gesagt, das kann was werden. Und habe auch, das war einfach meine lange Zeit meines Lebens ein Traum, Musiker zu werden. Du dachtest wirklich, ihr werdet der nächste Revolverheld? Ja, mindestens. Wenn nicht aber die neuen... Wann kam dann der Abstieg? Wann habt ihr dann gemerkt, das wird doch nichts? Weil mittlerweile ist die Band aufgelöst. Ne? Ihr habt euch zurück zum Baumarkt begeben und verkauft jetzt weiter Mörtel. Also wann kam der Punkt, wo ihr gesagt habt, nee. Das weiß ich gar nicht so genau. Ich glaub, es war so ein bisschen danach oder dabei. Weil es war eine extrem uncoole Veranstaltung. Mhm. Ist es natürlich ja, mega Showbusiness, uncool. Showbusiness. Ja, aber ich glaube, du musst mal in so einen Abgrund schauen, des Showbusiness, um zu verstehen, dass du nur funktionierst, wenn du das machst, worauf du wirklich hinterstehst und nicht nur das Motiv Ruhm oder so im Vordergrund steht. Wir haben da halt Sachen machen müssen, wir haben besser dann singen müssen, sowas. Einfach so wahnsinnig uncoole Sachen, wo wir gesagt haben, wir machen alles, was ihr uns sagt. Wenn ihr uns gesagt hättet, wir sollen Barbie Girl singen, sofort. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Du musst lernen, Dinge zu machen. Deswegen machen wir hier bei unserem kleinen Projekt. Ja, das habt ihr aber dann nicht getan. Da haben wir es nicht gemacht. Du erzählst die Geschichte gerade so, als hätte sie ein Happy End, aber hat sie nicht. Nee, am Ende dieser Geschichte ist halt das Ende der Band. Die hat sich einfach aufgelöst. Ja, aber warum habt ihr denn dann nicht weiterhin das gemacht, wo hinter ihr steht? Keine Ahnung. Ihr steht hinter Aufgeben, oder was? Ja. Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft. Jungs, was uns eigentlich im Innersten zusammenhält, Alter, ist Aufgeben. Die Botschaft der Sache ist, dass du einfach das machen sollst, was dir Spaß macht. Du musst da deine Träume verfolgen. Ja, ist doch gut. Du bist wieder hochrot. Was ist denn los? Du hast die dritte Duftkerze angemacht. Komm mal runter. Oh, ein Blutdruck. Was ist denn los bei dir, Stefan? Bist du nicht so ein Duftkerzenfan oder so ein Räucherstäbchen-Fan? Ich hasse jede Art von künstlichen Gerüchen. Ich hasse das. Parfum? Furchtbar. Und in meiner WG, ich will nicht so viel über meine WG reden, weil ich nicht weiß, ob die Leute den Podcast hören oder nicht. Aber wirklich konstante Räucher. Und ich habe auch noch nie ein Räucherstäbchen gesehen. Ich weiß nur, dass es immer nach Räucherstäbchen riecht und es ist extrem unangenehm. Das finde ich echt sehr. Aber ich habe letztens, nur zu dem Thema, ich habe letztens ein Video gesehen, das propagiert hat, dass man keine Ratschläge von erfolgreichen Menschen nehmen soll, weil erfolgreiche Menschen in der Regel die Ausnahme sind. Und die Strategie, die erfolgreiche Menschen gewählt haben, gar nicht notwendigerweise zum Erfolg führt, sondern es vielleicht auch einfach Zufall gewesen sein. Weil von 1000 Menschen failen 999 Leute und einer ist erfolgreich, vielleicht durch Glück oder Zufall oder irgendwas. Und eigentlich sollte man eher mit den Leuten reden, die gefailt sind, aber denen hört niemand zu, weil deren Bücher sich nicht verkaufen, weil natürlich erfolgreiche Leute mehr Bücher verkaufen. Ja, aber ich glaube, alle Leute, die gefailt sind und alle Leute, die erfolgreich sind, haben ja in ihren Gruppen Dinge gemeinsam. Und ich suche immer nach Leuten, die ich gut finde, nach Comedians, die ich gut finde und so, suche ich immer nach Dingen, die gemeinsam haben. Also du glaubst, dass Steve Jobs und Stalin ähnliche Eigenschaften haben? Ja, ich glaube auch, dass Steve Jobs, nicht zwangsläufig, ich glaube aber, dass Louis C.K. und Jerry Seinfeld gleiche Eigenschaften haben. Also Moment. Die in ihrem Business erfolgreich sind, Hitler und Stalin haben vielleicht gleiche Eigenschaften. Napoleon und Hitler haben gleiche Eigenschaften. Du willst mir sagen, dass Thomas Alva Edison und unser Charlie ähnliche Eigenschaften haben, nur weil sie beide erfolgreich sind. Fast der gleiche Mensch sind, würde ich sagen, ja. Ist es wirklich deine Meinung? Ich bin auch der Meinung, dass Jan Böhmermann und Harald Schmidt sehr viele Sachen gemeinsam haben. Es ist ein Zufall, dass ich immer sehr ähnliche Menschen auseinandernehme. Mhm. Aber Leute, die in den gleichen Business ähnlichen Erfolg haben, haben immer Dinge gemeinsam. Bin ich fest davon überzeugt. Also du meinst ernsthaft, dass Steffi Graf und Homer Simpson die ähnliche Eigenschaften haben können? Schön, dass du diesen Gag jetzt zweimal machst. Ja, ich dachte, du glaubst wirklich, dass eine Lampe und eine Knoblauchwurst so geht's exakte weiter. Eigenschaften haben? Ja. Ja. Und wofür diese Geschichte jetzt hin? Du glaubst wirklich, dass der Buchstabe L und Montezuma irgendwas, ich habe keine Ahnung, ich habe nichts mehr. Es tut mir leid. Stefan, Schwier, es tut mir leid. Wir haben nichts. Wann kommt Schwierig eigentlich mal als Gast? Boah, hör auf. Das ist meine Reaktion darauf. Wir machen gar keine Gäste mehr, oder? Wollen wir nicht mal lieber einen Gast machen? Doch, wir können gerne machen. Nächste Woche können wir gerne einen Gast haben. Wir können mal hier den Changeman einladen. Den kennst du doch ganz gut. Ja, können wir machen. Lustiger YouTuber, lustiger Vogel. Ja, aber dann sind wir wieder so awkward. Dann sind wir wieder so Aufmerksamkeit und mag mich. Sind wir nicht? Glaube ich schon. Bei welchem Gast waren wir denn so? Wir müssen einfach mal einen Typen von der Straße holen. Einfach. Ja, oder jemanden, den wir nicht mögen. Dessen Meinung uns egal ist. Ja, genau, den wir nicht beeindrucken wollen. Ich habe folgende Idee. Ich habe die Idee, dass wir mal Ideen brainstormen sollten. Das ist eine gute Idee. Ich habe die Idee, dass wir uns was ausdenken sollen. Ich habe die Idee, dass wir mal mehr Ideen brauchen eigentlich. Ja. Für Folgen, in denen wir was ganz Besonderes machen. Wo einzelne Folgen wie ein ganzes Podcast-Experiment Brainstorm. Okay, wir nennen es, dieses Side-Projekt eine Unterrubrik des Podcast-Rufs, folgefüllende Rubrik. Everything is a Podcast mit Florentin Will und Stefan Rubrik's Tietze. Cube. Rubrik's Group. Rubrik's Group. Group. Und zwar, wir gucken zum Beispiel mal einen Tatort zusammen. Irgendwas, was wir hassen, aber ist ja bekannt, man guckt sich ja gerne Tatort an und lästert darüber bei Twitter und so, finde ich wahnsinnig nervig. Aber wir beide als Leute, die das nicht gucken, warum machen wir nicht mal eine Folge, wo wir das kommentieren und so? So, das ist ja auch das Clueless Gamer-Prinzip von Conan O'Brien. Aber das Problem ist, dass Clueless Gamer eine visuelle Ebene hat, wohingegen der Podcast nur eine auditive Ebene hat. Dann stellen wir eine Webcam auf. Die jede Sekunde ein Scheiß Foto Webcam. Macht. Nur weil du Dr. Fehlkauf dir vor zwei Tagen eine sündhaft teure Webcam kaufst. Ich will die einmal kaufst, benutzen. Wo genau du wie die GoPro. Sagst, Webcams sind einfach, kein Mensch kauft noch Webcams. Genau wie die GoPro. Ich hätte so gerne eine GoPro, aber noch lieber hätte ich ein Leben, was eine GoPro nötig macht. Ja, ohne noch Scheiß. Lieber als eine GoPro eigentlich. Ich hätte noch lieber als eine GoPro, hätte ich gerne ein Leben, was eine GoPro nötig macht. Ja. Ja, bin ich wahr. Das ist eigentlich die beste Werbung eigentlich für GoPro. Ich will, dass wenn ich will so weit sein mit meinem Leben, dass wenn ich mir eine GoPro kaufe, niemand fragt, warum hast du die jetzt gekauft? Ja. Ich will, dass Leute direkt sagen, aha, okay, du bist der risky Snowboarder-Guy. Das Einzige, was ich mehr will als eine Afri-Cola, ist ein Leben, in dem ich eine Afri-Cola zu Afrikola passe. Wünschte dich manchmal, dass du einen anderen Style hättest, einfach so einen anderen Lifestyle, einfach einen anderen Kleidungsstil. Dass du, ich wäre gerne der Typ, der die ganze Zeit einen Anzug trägt. Aber noch lieber hätte ich das Leben, was. Eines Typs, der immer Anzug trägt. Mehr als den Anzug. Ich wäre gerne jemand, der immer Anzüge trägt, aber heute gerade keinen Anzug anhat. Ja. Der wäre ich gern. Kann man den Regen eigentlich hören? Ich finde das sehr beruhigend. Ich finde es auch so toll. Dass es gerade regnet. Oh, jetzt bin ich bauchfrei. Oh, Stefan. Hallo. Oh Gott, ey, ich habe nie im Bauch gesehen, glaube ich. Kann ich mal anfassen? Ja, klar. Aber nicht im Bauchnabel, bist du mal anfassen? Auf keinen Fall, ich wollte daneben fassen. Das finde ich wahnsinnig eklig. Aber jetzt will ich auch nicht mal anfassen. So gern. Man darf nicht zu. Man muss es einfach manchmal machen. Bist du, würdest du dich ein bisschen als autistisch bezeichnen? Autistisch? Mhm. Nein, nein. Das, glaube ich, wäre ungerecht. Ich berühre andere Menschen nicht gern und ich berühre Menschen nicht, einfach nicht oft auch. Einfach auch manchmal auch gar nicht aus dem Willen heraus. Aber ich berühre Menschen sehr selten. Und da habe ich mich gefragt, ob das einfach, ich habe jetzt per se keine Abneigung dagegen. Ja, aber das ist ja normal. Du berührst ja normalerweise nicht oft Menschen. Nee, oft, es gibt auch Leute, die einfach wahnsinnig oft andere umarmen oder also körperliche Menschen halt. Ja. Ich würde sagen, bin ich das Gegenteil von. Und da habe ich mich gefragt, ob das einfach so eine sehr leichte Ausprägung von Autismus oder sowas ist. Nee, ich würde das nicht mal zu Autismus notwendigerweise zählen. Alles klar. Und beim Podcast-Doktor. Ich glaube, das ist Krebs eher. Stefan, ich würde aufpassen. Podcast-Doktor, was haben Sie für ein Problem heute? Hallo. Also, schreibt mal für nächste Folge eure. Ich muss, also wir sind uns darüber bewusst, dass wir im Moment so eine gewisse Weise auf so einen Weg befinden, wo wir nicht genau wissen, wo der hinführt mit diesem Projekt. Und deswegen, um einen neuen Wind reinzubringen, würden wir euch bitten, ein bisschen geduldig zu sein. Wir machen demnächst geile experimentelle Folgen, neue, coole, krasse Projekte. Und nee, das ist wie eine Gravitationswelle. Wir sind halt einfach gerade unten. Und das ist halt nicht mal, ich glaube, nicht mal ein Physik-Podcast erwähnt so oft das Wort Gravitationswelle. Ist der Ausdruck auch, den Wissenschaftler benutzen? Gravitationswelle, ja. Gravitation Wave. Sagen die es auch oder sagen die dazu irgendwie Nexus 3 oder so? Ich glaube, sobald das Volk diesen Namen angenommen hat, denken die sich wieder einen anderen Namen aus, genau. Um sich abzugrenzen einfach. Die nennen es dann einfach die Einstein-Welle oder sowas. Oder die Cobra. Ich glaube, Cobra 3. Der Druck eines Physikers ist wahnsinnig groß in seinem Leben, was zu erreichen, was andere noch nicht vor ihm erreicht haben. Ich glaube, der Druck eines Comedians ist geringer als der eines Physikers, weil der halt sein Leben hat, um irgendwie so eine große Formel aufzustellen oder was auch immer. Ja, vor allem jeder Physiker, der heute jetzt in die Uni geht, muss ja erstmal alles lernen, was bis jetzt überhaupt schon erforscht wurde und kann dann, erst wenn er alles gelernt hat, vielleicht nochmal oben was selber draufsetzen. Das heißt, die Physiker in 100 Jahren Da reicht ein Leben gar nicht mehr aus, um deswegen überhaupt alles zu lernen. Deswegen werden Menschen immer älter. Müssen sie zwangsläufig werden, sonst. Oder sind länger leistungsfähig, weil sonst könnten sie ja gar nicht mehr auf dem alten Wissen aufbauen. Außer sie lernen schneller. Außer die didaktischen Fähigkeiten der Lehrer werden auch immer besser, sodass sie immer mehr Wissen in kürzerer Zeit vermitteln können. Glaubst du, dass irgendwann wir so eine Art Datenchip implantiert bekommen, mit dem Wissen unserer Schulzeit zum Beispiel? Also, dass wir nicht mehr in die Schule gehen müssen, sondern das Leben quasi auf so einer Diskette irgendwie eingespeist bekommen oder sowas? Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir sowas im Körper haben werden. Ich glaube, wir werden vielleicht Technik haben, die sehr weit entwickelt ist, dass wir dann irgendwie so einen Stöpsel im Ohr haben oder so, der uns alles einflüstert, der vielleicht schon auf Gedankenwellen reagieren kann und schon antizipiert, was wir gleich wissen wollen. Wow, nachts irgendwie, dass wir nachts irgendwie dass man sich so eine Brille aufsetzt oder so einen Knopf im Ohr hat, wo einfach irgendwer reingesprochen hat, irgendwie, weiß ich nicht, Tom Hanks oder so, Sachen wie Blau und Gelb ergibt die Farbe Grün. Grün. Oder warte mal. Nee, ganz kurz. Sorry, ich blätter ganz normal. Die armen Menschen können sich dann nur ganz schlechte Audiobücher leisten. Das ist ein, von irgendwelchen das ist ein Leuten, Kaffee, die Dinge das ist ein aussprechen. Das ist nur ein Kaffeefleck. Der Kaffeefleck. Und jetzt hier fehlt eine Seite, aber. Nee. Licht sind elektromagnetische Wellen, die in bestimmten Frequenzen vom Auge wahrgenommen werden. Andi! Kannst du mir doch mal einen Kaffee bringen? Können wir kurz Pause machen? Mal einen Kaffee bringen, bitte. Das wäre sehr nett von dir. Boah, und dann, Alter, ey, und dann wachst du morgens auf und hast halt das Wissen davon in deinem Kopf und das Gefühl, dass Tom Hanks ein wahnsinnig müder Mensch ist. Oder dass du ihn sehr gut persönlich kennst. Nee, aber du hast ja dein Studium abgeschlossen jetzt eigentlich, ne? Nee. Wie? Nee, es ist mein Praxissemester gerade. Ich befinde mich jetzt gerade, stehe ich im Praxissemester. Ja, das meinen Sie doch nicht ernst, ein Podcast als Praxissemester, das machen können? Ein Podcast als Praxissemester? Nee, es muss schon, Du musst schon eine eingetragene Firma sein. Du beim Zirkus bist jetzt ein halbes Jahr. Ich bin jetzt ein halbes Jahr im Phantasialand. Ja. Als Drache engagiert worden. Ja. Kopf. Also es gibt, Jeff ist mein Freund, der ist hinten quasi, das Hinterteil des Drachens. Aha. Aber ich bin der Kopf. Finde ich auch gut eigentlich. Ich bin auch eher so ein Kopftyp. Ja. Das ist ein verkopfter Job eigentlich. Genau. Und ein halbes Jahr bin ich jetzt da im Phantasialand. Eigentlich ein cooler Job. Ja. Und danach habe ich mein Bachelor-Schreibsemester, ja, wo ich quasi keinen Kurs habe, sondern nur meine Bachelorarbeit schreibe. Aber musst du die Bachelorarbeit auch in dem Kopf schreiben? Oder also geht's dann? Da schreibe ich dann meine Bachelorarbeit drin und dann gebe ich die ab und dann bin ich fertig mit dem Studium. Und auch nur, wenn ich die letzte Medienethik-Klausur bestanden habe, was ich nicht glaube. Denn mal ganz im Ernst. Wow. Regeln sie nicht deine Stärke. Wop, wop. Und Scheiß. Die Professorin hat am Anfang gesagt, was drankommt und was nicht. Tatsächlich sehr, ziemlich sehr genau. Und die erste Frage in der Klausur war, und sie meinte irgendwie, ja, Aristoteles ist nur wichtig, dass er über das Menschenbild gesagt hat und sowas. Die erste Frage war, was bedeutet der Satz von Aristoteles irgendwie, ein halber Kreis ist wichtiger als der ganze oder so irgendein Crap, was Aristoteles über einen Kreis gesagt hat. Wo ich mir direkt dachte, fuck you. Was, wie uncool ist das denn? Dann sag einfach gar nichts. Dann sag einfach, lernt, was wir besprochen haben mal irgendwann. Aber dann sag doch nicht einfach, dann grenzt es doch nicht ein, wenn es eh falsch ist. Aber die Frage ist, du bist ja ein sehr rebellischer Typ, ne? Du letztens hast du ja gesagt, Gesetze sind da, um unter Umständen manchmal in gewissen Situationen, wenn man gerade sie zu brechen, so wenn es einem vielleicht etwas hilft passiert. Und oder man sich der Gesetzeslage nicht hundertprozentig bewusst ist, sodass man im Endeffekt und nicht weiß, oder man damit das System sogar verbessert. Oder verbessert oder man nicht genau die Gesetze kennt und dadurch so vielleicht durch so eine Tête-à-Tête mit Gesetzesfiltern vielleicht eventuell einen Vorteil erlangen könnte. Glaubst du, Rebellen kennen sich besser mit Gesetzen aus oder schlechter? Mhm, weil um sie zu brechen, müssen sie ja ein Verständnis von Gesetzen und Regeln haben und Systemen. Oder der Gesetzestreue kennt sich besser mit Gesetzen aus, weil er ihnen folgt. Mhm. Wer hat das größere Gesetzesverständnis? Der Rebell oder der gesetzestreue Mensch? Oder Bienen? Schreibt eure Antwort auf eine Postkarte und in die Kommentare. Schreibt die Antwort auf eine Postkarte, macht ein Foto von der Postkarte und schreibt sie als Kommentar. Das geht gar nicht, man kann keine Bilder posten. Dann postet sie auf Facebook unter der aktuellen Foto. Und postet auch mal ein Bild von euch. Findet auch ihr, dass Florentin gerade viel zu viel gesprochen hat. Dann schreibt einfach unter das Video Team Frank Elstner beim Chat-Duell einfach auch ein lustiges Kommentar, weil da gehören sie hin. Wie er sich immer in den Vordergrund drängt und dass er sich nicht hinter seiner Theke aufhalten kann. Unangenehm. Und dass er Spaß hat, wie er will gewinnen in der Quizshow. Da ist mir uns auch man kann sich nicht so viele Accounts bei YouTube machen, wie ich dachte. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, ich habe sehr viele Accounts anlegen müssen, um diese ganzen Hasskommentare dazu zu schreiben. Ja, aber irgendwann, ich schon, ab 10. Aber tatsächlich haben die mich gehatet in den YouTube-Kommentaren von diesem Video und dann hat irgendjemand mich verteidigt und hat gesagt, hey, ich finde Florentin eigentlich ganz lustig. Und dann hat jemand drunter geschrieben, ist das Florentins Fake-Account? Und dann dachte ich mir, was mache ich jetzt? Schreibe ich jetzt mit meinem echten Account drunter? Nein, stimmt gar nicht. Was es aber mega offensichtlich machen würde, dass es doch, obwohl das eigentlich der lustigere Move ist, Leuten, die eigentlich gar nicht meine Fake-Accounts sind, mal aber so zu tun, als wär's meine Fake-Accounts. Dass selbst die paranoid werden und denken so, was? Wie jetzt? Existiere ich überhaupt? Was bin ich? Also einfach so, nein, überhaupt nicht, ist es mein Fake-Kommentar. In genau dem gleichen Wortlaut, in der gleichen Schriftart und so. Oder du zwingst ihn dazu, was zu sagen, was nur du wissen kannst. Ja. Du hast so wie so eine Sicherheitsfrage ihn stellen lässt. Ja, das finde ich auch gut. Welche Frage könnte man... Stell mir mal eine Frage, die nur ich beantworten kann. Ja. Welcher Tag ist heute? Wie lang ist dein Bein? 57 Zentimeter. Ja, hätte ich nicht gewusst. Deswegen frage ich. Also, fand ich interessant. Gut. Danke. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Gibt's eigentlich, so Freundschaftsbücher, so Diddle-Freundschaftsbücher? In mit Penisgröße drin steht. Also so sehr creepy Fragen. Ja. So irgendwie. Das ist eine gute Frage. Wann hast du zum ersten Mal. Wie viele Hamster hast du erwürgt? Ja, genau. Also so sehr spezifisch, die sehr spezifisch werden. Wie viel Zeit hast du schon an der Ecke Parkstraße, Schrösingerstraße verbracht? Zwischen 5 und 30. Machst du eigentlich jeden Abend diese ausrufenden Yoga-Sessions bei offenem Fenster? Genau. Irgendwie so sehr spezifische Fragen, die viel zu sehr in eine Richtung gehen. Aber auch gedruckt in dem Poesiealbum wirklich. genau, gedruckt drinstehen. Ist Stefan wirklich dein richtiger Name? Wow. Ja. Moment mal kurz. Ja, das finde ich lustig. Mach das mal irgendwie. Mach da mal ein Bild draus, so ein GIF oder so. Route, mach mal was daraus. Oder malt ihr doch mal einen Route-Comic, dass sich die Medien so ein bisschen vermischen. Oder macht mal ihren Podcast, eine Podcast-Antwort. Oder sowas. Hey, Stefan, was ist los, Stefan? Hast du noch was auf dem Herzen? Ich habe was mit meinem Gag-Dokument, habe ich noch Dinge. Ich wollte kurz mal gucken, ob ich noch was habe, was ich noch raushauen wollte. Das Doofe ist, dass wir, wenn wir eine Woche lang nichts aufnehmen, dass wir uns immer in der Zeit die Dinge schon erzählen, die wir quasi erlebt haben und nicht mehr im Podcast erzählen. Also wir haben letzte Woche eine Woche Pause gemacht, weil du irgendwie umziehen musstest oder sowas. Ja. Und in der Zeit habe ich halt schon alle Dinge erzählt, die ich jetzt in der Podcast-Folge normalerweise erzählt hätte. Wie zum Beispiel, dass ich zum ersten Mal allein im Kino war. Das ganze Kino war leer, es war 23 Uhr abends, weil ich dachte, da ist niemand wirklich im Kino. Aber es waren erwachsene Männer und eine Frau, so eine Gruppe, so eine coole Clique, so Ende 40, die nochmal dachten, wir hauen nochmal ordentlich am Putz abends und gehen abends ins Kino, haben sich betrunken, dachten, es wäre wahnsinnig lustig, ins Kino zu gehen. Und das war der erste Abend, wo ich dachte, Karma existiert wirklich, weil das ganze Kino war leer, nur die haben sich genau hinter mich gesetzt und waren die ganze Zeit kontinuierlich laut am Lachen und am Reden. Ja. Also es wäre völlig scheißegal, aber so, die wussten gar nicht mal, wo sie sind. Die haben einfach laut geredet und ich habe mich umgeguckt die ganze Zeit, aber nur so, dann haben die angefangen zu lachen über mein Gesicht, weiß ich nicht worüber. Mega unangenehm. Wenn dein Gesicht lustiger ist als der Film, dann hast du was. Es war so unangenehm und die werden so betrunken und irgendwann hat einfach ein Mann gesagt, genau hinter mir der Mann hat angefangen zu würgen. Also offensiv zu würgen, da dachte ich mir auch, so schlecht ist der Film jetzt nicht. Aber hast du den nicht umgesetzt? Ich kann nicht einfach aufstehen und gehen und mich woanders hinsetzen. Ja, hast recht. Macht man dann aber nicht. Aber was wäre die Ultima Ratio? Was kann man machen? Pass auf. Weil du kannst ja nicht verhaften lassen oder so. Ich dachte mir, komm, es existiert sowas wie Karma, denen wird es was Schlechtes widerfahren. In dem Moment fängt der Mann hinter mir an zu würgen, hat dann gesagt, ich muss dringend nach Hause. Und es sind alle gegangen. Und dann dachte ich mir, das Beste ist einfach abzuwarten und nichts zu machen. Ab und zu ein bisschen lächeln, nach hinten zu gucken, um zu zeigen, hallo, Sie sind hier nicht alleine unbedingt. Und in dem Moment sind die einfach gegangen. Ja. Das ist deine Antwort, einfach Karma die Arbeit übernehmen zu lassen? Nee, meine Antwort ist einfach, sich zurücklehnen und nichts zu machen. Nicht aktiv zu werden. Pegida, lass sie laufen. Die stolpern irgendwann. Irgendwann fangen die an zu würgen und zu gehen. Dann gehen sie nach Hause, ja. Sorry, ich muss nach Hause. Ich fand, du hattest heute einen sehr guten Gag mit dem Friseur, aber auf den warte ich tatsächlich, hat mich schon gefreut, dass du den Hau noch rausholst. Ja, aber das ist auch so ein Ding, das habe ich dir eben schon erzählt und ich habe echt keine Lust, das nochmal zu erzählen. Aber wirklich, bau den in Stand-Up, der ist wirklich gut. Okay. Ich fand den wirklich gut. Vielleicht lass uns die ganze Folge jetzt noch machen, einfach über den Gag reden, wie gut er eigentlich ist, aber ihn nie erzählen. Aber ändere vielleicht den Friseur zu einem Zahnarzt. Weil ich glaube, Zahnarzt gerade mit dem Lächeln ist Zahnarzt vielleicht ein bisschen passender, aber Friseur ist auch gut. Ja. Aber überleg dir da nochmal was. Obwohl es natürlich ein bisschen nah dran an, haha, die Zahnärzte stellen dir immer eine Frage und du kannst gar nicht antworten, weil du vier Finger im Mund hast oder sowas. Den klassischen Luke Mockridge-Gag. Der klassische LM-Gag. Der Lemmy, wie ich ihn nenne. Luke Mockridge, habe ich ein Video von ihm gesehen, was zufällig auf meine Facebook-Timeline gespült wurde. Und zwar hat er Wonderwall gesungen mit der Gitarre. Auf seinem Comedy. Aber ironisch, ne? Bei seiner Comedy-Show. Ja, wie man halt ironisch Wonderwall singen kann mit 60.000 hier diesen Glühstäben. Studentinnen. Diesen Stäben, die haben, die leuchten. Ja. Leuchtstäbe. Brennstäbe. Glühkerzen. Brennkerzen. Wunderkerzen. Die haben alle die in der Luft gehalten und dann hat er Wonderwall ironisch gesungen. Das war echt, da dachte ich mir, wow, also das kann nicht besser werden. Ah, riesige Katastrophe. Es passiert ja immer, dass wenn man bei Geburtstagstorten die Kerzen zu nah aneinander stellt, dass dann aus bei Oma irgendwie 93 und 93 Kerzen, dass dann, wenn du 93 Kerzen zu nah aneinander stellst, dass sie dann irgendwann zu einer großen Flamme werden. Ja. Zu einer großen ja, Kerze. Und also, so habe ich mir das auch gedacht, dass wenn 60.000... Dann bist du zu alt. Ich glaube, wenn du den Kuchen ja. Vor lauter Kerzen nicht mehr siehst und eine große Stichflamme entsteht... Ja. Und du darin verbrennst, ist so ein bisschen Selektion. Dass wenn du zu viele Kerzen hast, dann bist du auch zu alt gewesen. Explodieren. Da habe ich mich auch gefragt. Das habe ich mich irgendwann mal gefragt, wenn Leute klatschen, nachdem jemand die Kerzen ausgepustet hat. Ja. In welchem Jahrhundert war das eigentlich eine Leistung? Wie gesagt, wann hat sich das durchgesetzt, dass man klatscht, wenn Leute Geburtstagskerzen auspusten? Wow! Ich puste sehr oft Kerzen aus und da klatscht niemand. Außer wenn ich Geburtstag habe. Dann ist plötzlich eine Leistung, ich, oder was? Ich übe das ganze Jahr nur für diesen einen Aber Tag. Wann ist das entstanden? Irgendwie hat irgendwann mal gesagt, wenn man Geburtstag hat, kann man nicht gut pusten. Ja. So irgendwie, wann ist es random entstanden? Kann sein. Und so dachte ich mir auch bei 60.000 Studentinnen, gleichzeitig eine Wunderkerze hochhalten und dann einfach zu einer riesengroßen Stichflamme werden. Und Lancaster Arena ist weg. Einfach mal alle komplett abbrennen. Köln ist weg. Und Luke Mockridge geht wahrscheinlich in den Flammen seiner Fans auf, was wahrscheinlich für ihn in Ordnung wäre. Er starb bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Als er Wonderwall spielte. Wonderwall. Ironisch. Die Folge war auch ironisch, oder? Komm, also. Ja, war auch ironisch. Ich fange jetzt schon an, nebenbei Mails zu beantworten. Wir haben tatsächlich gerade eine Mail, einen Kommentar bekommen. Ich weiß nicht, ob du das auch gerade gesehen hast. Und zwar schreibt Fanboy, schreibt, ihr könntet zwischendurch wenigstens eine Folge mit weißem Rauschen hochladen. Extra für Fanboy, jetzt zum Abschluss nochmal weißes Rauschen. Ja, aber das suchst du dann raus, okay? Es gibt in der Tat ein Rauschen, was glücklich machen soll. Es gibt zwei Formen von Rauschen. Ich meine, dunkles und weißes oder so, oder schwarzes und weißes. Nee, Rauchen meinst du. Sind wir über der Zeit schon? Können wir jetzt schon abbrechen, theoretisch? Ich würde jetzt sagen, beenden statt abbrechen. Aber ja, genau, ja, wollte ich sagen. Aufhören. Also bis vor... bis schon abbrechen. Bis Minute 30 heißt es abbrechen. Ab Minute 30 heißt es, können wir wirklich abmoderieren jetzt. Ja. Also wir können abmoderieren, ohne dass es illegal wirkt. Ich glaube, wir können rausgehen. Und wir sind Neo. Neo. Dann würde ich sagen, wie wir es ja immer in unserer Tradition machen. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. Put your hand up.